Einsicht in die Notwendigkeit, das ist ein von Hegel überlieferter Ausspruch. Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Findet sich wörtlich so bei Hegel eigentlich gar nicht. Das ist mehr so eine Paraphrase, die der Engels in einem Text im Anti-Düring macht. Aber er fasst das ganz gut zusammen. Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit. Da sehen wir ja schon einen Widerspruch. Also wenn wir von Freiheit sprechen, da haben wir ja die Vorstellung, so etwas wie freie Entscheidung und nicht einer Notwendigkeit sich unterwerfen. Das ist aber ein Grundgedanke, der in der gesamten Aufklärungsphilosophie sich durchzieht, wie ein roter Faden. Und, das werde ich jetzt gleich noch ein bisschen erläutern, der sich dann eben durchzieht bis hinein in die Linke, in den traditionellen Marxismus, in das, was wir jetzt von unserer Position der Kritik aus traditionellen Marxismus nennen. Das zieht sich durch. Und weil sich das durchzieht und um zu zeigen, wo das eigentlich seinen Ursprung hat, fange ich meinen Vortrag an mit einem ganz kurzen Blick auf die Aufklärungsphilosophie, ohne jetzt hier das vertiefen zu können und zu wollen. Ich hatte schon kurz gesagt, Aufklärungsphilosophie, ein Grundgedanke ist immer, es soll überzeitig ontologische Gesetze geben, also Gesetze, die für die Menschen gelten oder für die menschliche Geschichte gelten. Und diese Gesetze werden in der Aufklärung entdeckt, so das Selbstverständnis. Ja, also die galten eigentlich schon immer, aber die Aufklärung ist quasi der Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo diese Gesetze oder diese Prinzipien entdeckt werden. Und nun fortan soll sich und kann sich die Menschheit nach diesen Prinzipien richten. Da ist also wenn wir zum Beispiel, ich hatte Hegel kurz erwähnt, bei Kant findet sich das genauso, wenn Kant vom freien Willen spricht, dann sagt er ausdrücklich, dieser freie Wille ist durch das Gesetz bestimmt, wobei er mit Gesetz natürlich nicht meint ein staatliches Gesetz, sondern das Gesetz der praktischen Vernunft oder das, was er danach auch den kategorischen Imperativ nennt. Das ist der kategorische Imperativ, der lautet ja bekanntlich, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Das heißt, immer wenn ich handle, muss ich mir überlegen, ob mein Handeln mit einem allgemein gültigen Gesetz der Vernunft, was dann Kant auch entwickelt, übereinstimmt. Ich bin also immer schon in meinem Handeln diesem Gesetz unterworfen oder soll es sein. Wenn ich es nicht bin, dann handle ich unvernünftig in der Vorstellung von Kant. Bin also diesem Gesetz unterworfen und das ist das Gesetz, was das Zusammenleben der Menschheit regelt. Dieses Gesetz gibt es auf der Ebene der sogenannten praktischen Vernunft, also dessen, was unser Handeln in der Gesellschaft bestimmt. Es gibt es aber auch in der Sphäre der sogenannten reinen Vernunft, also der Erkenntnis, wo Kant auch Prinzipien der Erkenntnis ausfindig macht, Formprinzipien der Erkenntnis, nach denen Erkenntnis organisiert ist, nämlich prinzipiell Zeit und Raum. Und diese, also wie gesagt, ohne das jetzt weiter auszuführen, der Grundgedanke ist immer der gleiche. Es gibt allgemeine Gesetze, die das Leben der Menschheit bestimmen sollen, soweit sie eben vernünftig lebt. Alle, die nicht nach diesen Gesetzen leben, sind dann eben unvernünftig. Da gibt es dann auch eine entsprechende Hierarchie in der Geschichte. Also die Aufklärung, die bürgerliche Gesellschaft ist dann ja sozusagen der Höhepunkt der bürgerlichen Geschichte. Und alle anderen Völker, die sich diesen Gesetzen nicht unterworfen haben oder noch nicht unterwerfen, gelten entweder als geschichtslos oder als unvernünftig. Also ist auch eine Hierarchie gesetzt, die dann eine ganz spezifische Form von Rassismus begründet, der auch in der Aufklärung angelegt ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo kommt eigentlich dieser Gedanke her? Dieser Gedanke, dass es Prinzipien gibt, allgemein gültige Prinzipien, die für die Menschheit gültig sein sollen und nach denen sich die Menschheit zu richten hat. kritisch betrachtet, also aus der Perspektive einer Gesellschaftskritik, die nicht die kapitalistische Gesellschaft als eine betrachtet, die spezifisch historischen Gesetzen folgt. Wenn wir also, ich habe den Satz jetzt etwas sehr lang ausgeführt. Also betrachten wir die kapitalistische Gesellschaft als eine spezifisch historische und eben nicht als eine, die jetzt Gesetze oder Prinzipien verwirklicht, die in der Menschheitsgeschichte immer schon angelegt sind, das ist ja das, was eben in der Aufklärung gedacht wird. Wenn wir als spezifisch historisch betrachten, können wir sehr leicht entdecken, dass diese Gesellschaft sehr wohl grundlegenden Prinzipien folgt, nämlich zunächst einmal einem Formprinzip, einem einheitlichen Formprinzip unterworfen ist, dem Prinzip des Werts, der Verwertung des Werts. Und das ist eben nicht nur ein ökonomisches Prinzip, sondern es ist ein Prinzip, was das Zusammenleben der Menschen in dieser Gesellschaft grundsätzlich regelt, was eine ganz bestimmte Beziehungsform impliziert, nämlich Menschen, die nicht direkt miteinander ihre gesellschaftlichen Beziehungen regeln, sondern immer über den Umweg der Warenproduktion und des Warentauschs und für den Einzelnen immer über die Arbeit. Also ich verkaufe mich als Arbeitskraft, auch als Ware und stelle darüber meine Beziehung zur Gesellschaft her. Und diese Tätigkeit der Arbeit vermittelt den gesellschaftlichen Zusammenhang, aber nicht als etwas, als eine konkrete Tätigkeit mit einem bestimmten Inhalt, sondern eben als abstrakte Arbeit, die sich dann wiederum ausdrückt in dem Wert der Waren und über die wiederum der gesellschaftliche Zusammenhang dann hergestellt wird. Wir haben es hier also tatsächlich zu tun mit einer Gesellschaft, die einem einheitlichen Formprinzip unterworfen ist, und dieses einheitliche Formprinzip reflektiert sich gewisserweise auch dann in der Philosophie der Aufklärung. Ist also insofern auch kein Zufall, dass dieses Prinzip in Anführungsstrichen entdeckt wird im 18. Jahrhundert, 18., 19. Jahrhundert, wo die kapitalistische Produktionsweise beginnt, sich gesellschaftlich allgemein durchzusetzen und diese Prinzipien sozusagen und sich sozusagen aufdrängt der Gedanke, hier gibt es ein Grundprinzip, nach dem die Gesellschaft funktioniert, und dieses Prinzip muss entdeckt werden. Das wird hier auf ideologisch verklärte Weise ausgedrückt, indem es hier zu einem allgemeinen Formprinzip der Vernunft, ja, die Gesellschaft, die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft ist dann ja die vernünftigste aller Gesellschaften, dieses Prinzip wird hier auf diese Weise verklärt und verkehrt ausgedrückt. In dieser Entdeckung eines allgemeinen Prinzips ist aber zugleich auch schon, und damit bin ich jetzt schon näher am Thema des Vortrags, ein ganz spezifisches Verhältnis von Theorie und Praxis angelegt. Wenn nämlich der Philosoph allgemeine Prinzipien entdeckt, die gelten, für alle gelten sollen, ja, dann hat er sich damit in eine Position selber versetzt, in der er für dieses Prinzip steht. Also er hat es zwar nicht erfunden, sagt er. Er hat es auch nicht erfunden, er hat im Grunde ein gesellschaftliches Prinzip tatsächlich entdeckt, nur auf eine Art und Weise ausgedrückt, die nicht nicht das historisch-spezifische daran betont, sondern es gewissermaßen universalisiert, also verallgemeinert. Der Entdecker dieses Prinzips, der Philosoph oder der Theoretiker, kann damit quasi der Praxis vorschreiben, wie sie zu sein hat. Ja, also es ist damit ein autoritäres, ein hierarchisches Verhältnis zwischen Theorie und Praxis gesetzt, zwischen denjenigen, die diese Prinzipien theoretisch ausdrücken, vorgeblich entdeckt haben, und denjenigen, die sich dann nach diesen Prinzipien, nach diesen Gesetzen zu richten haben. Und dieses Verhältnis, dieses autoritäre Verhältnis von Theorie und Praxis, wiederholt sich dann im traditionellen Marxismus. Wenn ich traditioneller Marxismus sage, dann meine ich damit nicht die marxische Theorie, sondern die Art und Weise, wie sich die marxische Theorie, wie die marxische Theorie rezipiert und weitergedacht wurde und wie sie dann in Form der Arbeiterbewegung gesellschaftlich wirkungsmächtig geworden ist. Also das ist das, was ich unter traditionellem Marxismus oder Arbeiterbewegungsmarxismus verstehe. Der traditionelle Marxismus und die Arbeiterbewegung treten das Erbe der Aufklärung an, das sagen sie auch ausdrücklich. Ja, sie sagen ja, das Bürgertum hat die Aufklärung verraten, wir führen jetzt die Aufklärung fort. Das Bürgertum ist auf halbem Weg stehen geblieben, hat die bürgerliche Revolution durchgeführt, aber wir führen die soziale und die politische Revolution, also die Revolution durch, die dann die wirkliche Gleichheit und die wirkliche Freiheit herstellt. Ja, das ist ein ausdrücklicher Bezug auf die Prinzipien der Aufklärung. Und das gilt aber nicht nur für diese Inhalte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die da beschworen werden, sondern auch für die Form. Die Kritik an der Aufklärungsphilosophie im Marxismus ist immer die Aufklärungsphilosophie ist idealistisch und der Anspruch des Marxismus ist dann, er sei materialistisch. Das heißt, die Gesetze, die die Aufklärung entdeckt haben soll, also insbesondere Hegel, der ja im Gegensatz zu Kant von dem historischen Prozess ausgeht, diese Gesetze sind dann aus Sicht des Marxismus, des traditionellen Marxismus, idealistisch verklärt ausgedrückt. Wenn sie materialistisch gefasst werden, gibt es andere Triebkräfte der Geschichte, das ist die Entwicklung der Produktivkräfte, ja, wo dann so zum Teil sehr schematisch gesagt wird, ja, der Ochsenkarren, das entspricht dann dem Feudalismus und die Dampfmaschine dem Kapitalismus und wenn es dann weitergeht in der Entwicklung der Produktivkräfte, dann ist quasi der Kommunismus angelegt in dieser Entwicklung, ja, das ist die nächste Stufe. Gibt es verschiedene Fassungen, es gibt auch die Fassung mehr von Entwicklung der Klassen, also erst viele Klassen und dann gibt es nur noch zwei Klassen und letzten Endes wird dann die Arbeiterklasse immer größer und durch die Entwicklung des Kapitalismus selbst immer größer, also der Kapitalismus bringt seine eigenen Totengräber hervor und übernimmt dann letztlich die Macht und stellt dann den Kommunismus her. Also da gibt es auch so eine sehr starke Vorstellung von historischen Gesetzen, von sogenannten objektiven Gesetzen. Und wir haben damit wieder das gleiche hierarchische Verhältnis gesetzt. Da gibt es also die Theoretiker, die diese Gesetze entdecken und die Gesetze verkünden gewissermaßen und darüber eine Kommandomacht über die Praxis gewinnen, die sehr groß ist. Und zwar gerade deswegen sehr groß, weil der Theoretiker sich ja nicht hinstellt und sagt, ich habe jetzt hier bestimmte Ideen und die sollen durchgesetzt werden, sondern der Theoretiker sagt ja in dem Fall, ich habe objektive Gesetze entdeckt, die stehen über mir. Also er sagt ja nicht, er ist ja quasi nur derjenige, der diese Gesetze verkündet. Die stehen sowohl über der Theorie als auch über der Praxis und müssen umgesetzt werden. Damit ist also, wie gesagt, dieses hierarchische, autoritäre Verhältnis gesetzt. Und dann gibt es natürlich, wenn es dann praktisch wird, auch Institutionen, die diese Gesetze in der Praxis durchsetzen sollen. Und das ist dann in der politischen Praxis die Partei als die selbsterklärte Vorhut der Arbeiterklasse. Die Partei ist dann diejenige, die die Gesetze erkannt hat und die Gesetze durchsetzt, indem sie die Arbeiterklasse entsprechend organisiert. Das ist schon grundsätzlich angelegt in der ganzen Ideengeschichte des historischen Materialismus und dieses autoritäre, hierarchische Verhältnis verschärft sich dann immer mehr, je weiter die Entwicklung der Arbeiterbewegung voranschreitet, je mehr auch die Arbeiterbewegung auch gesellschaftlich an Macht gewinnt und natürlich umso mehr, wo die sozialistischen, kommunistischen Parteien an die Macht gelangen, also in den Ländern des sogenannten real existierenden Sozialismus. wo dann tatsächlich die Partei, also natürlich Extremfall Stalinismus, das wird immer zitiert, ja, also da ist es ja ganz, ganz mechanisch, die objektiven Gesetze, die dann auch umgesetzt werden sollen. Da gibt es dann sogar die objektiven Gesetze der Ökonomie, also auch der Wert gilt dann objektiv, er muss nur richtig angewandt werden, also gibt es auch verschiedenste Varianten. Es wird dann gern auch der Stalinismus kritisiert, zu Recht natürlich, aber es wird auch gerne übersehen, dass diese Grundtendenz an sich schon auch im Leninismus natürlich und im traditionellen Marxismus überhaupt angelegt ist, also in dieser Ideengeschichte des sogenannten historischen Materialismus. Die Partei hat die Aufgabe, diesen Prozess der Durchsetzung der historischen Gesetze zu befördern. Da, wo sie viel Macht hat, macht sie das umso brutaler. Wo sie weniger Macht hat, auch in den Arbeiterparteien, kommunistischen Parteien, des